Good morning, good morning again. Guten Morgen und nochmals guten Morgen. It's so good to serve you people. Es ist so schön, euch Menschen zu dienen. And to think that these Telegram messages are translated. Und daran zu denken, dass diese Telegram-Botschaften übersetzt werden. Into so many different languages. In so viele verschiedene Sprachen. English. Englisch. Portugiesisch. Portugiesisch. German. Deutsch. French. Französisch. Italian. Italienisch. Russian. Russisch. It's amazing. I think Polish too now. Es ist erstaunlich. Ich glaube jetzt auch Polnisch. So many people are reached. So viele Menschen werden erreicht. See how good God is. Siehst du, wie gut Gott ist? Verse 27. Vers 27. Here's another but. Hier ist ein weiteres Aber. So what did he say before? Was hat er vorher gesagt? Before he reminded them that when you came into salvation, you were not those special people. So don't make yourself these special people now. Vorher erinnerte er sie daran, dass sie, als sie errettet wurden, keine besonderen Menschen waren. Also sollen sie sich jetzt auch nicht zu besonderen Menschen machen. You see, we are all special in Christ, but outside of Christ we are not special. Du siehst, wir alle sind in Christus etwas Besonderes, aber außerhalb von Christus sind wir nichts Besonderes. Here's what it says in verse 27. So steht es in Vers 27. But God chose those whom the world considers foolish to shame those who think they are wise. Gott aber hat die erwählt, die die Welt für töricht hält, um die zu beschämen, die sich für weise halten. This is an amazing statement. Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Why is this so amazing? Warum ist das so bemerkenswert? Because now you don't have to be a very, very wise person according to this world. Weil man nach den Maßstäben dieser Welt nicht besonders weise sein muss. To be qualified to be used by God in His kingdom. Um qualifiziert zu sein, von Gott in seinem Reich gebraucht zu werden. Do you know what I've learned about God's kingdom? Weißt du, was ich über das Reich Gottes gelernt habe? All you need to be surrendered. Man muss nur bereit sein, sich ihm hinzugeben. God does not choose the equipped. God equips the chosen. Gott wählt nicht die Ausgerüsteten, sondern er rüstet die Auserwählten aus. So once you understand this, suddenly you don't put all the emphasis anymore in the wisdom of this world. Sobald du das verstehst, legst du plötzlich nicht mehr so viel Wert auf die Weisheit dieser Welt. You're going to put all your emphasis into God's wisdom. Du legst dein ganzes Augenmerk auf die Weisheit Gottes. Do you know, I used to suffer for a long time. Ich habe lange Zeit gelitten. I suffered for a long time that I didn't have the education that many of my friends had. Ich habe lange Zeit darunter gelitten, dass ich nicht die gleiche Bildung wie viele meiner Freunde hatte. I grew up poor. Ich bin arm aufgewachsen. I never went to have any higher education. Ich habe nie eine höhere Ausbildung genossen. In the eyes of this world, I was not a very clever and very successful person. In den Augen dieser Welt war ich weder besonders klug noch besonders erfolgreich. And many, many years I suffered, I struggled with that. Und sehr viele Jahre habe ich darunter gelitten und damit gekämpft. And then I began to really understand this part of the Bible. Und dann begann ich diesen Teil der Bibel wirklich zu verstehen. I was in my beginning of my 20s. Ich war Anfang 20. And I was so gripped by this. Dieser Abschnitt hat mich so ergriffen. Suddenly I realized something that is so powerful. Plötzlich erkannte ich so etwas Kraftvolles. That God himself is not using the humanly clever people. Gott selbst gebraucht nicht die menschlich klugen Menschen. But God is using those who in this world are not very clever and accepted. Sondern er verwendet diejenigen, die in dieser Welt weder besonders klug noch anerkannt sind. And then he says to shame those who think they are wise. Dann sagt er, um die zu beschämen, die sich für klug halten. Look. Sieh mal. Obviously those who think they're wise and those who are wise according to God's standard are two different categories. Offensichtlich sind diejenigen, die sich für weise halten und diejenigen, die nach Gottes Maßstab weise sind, zwei unterschiedliche Kategorien. Why is this different? Warum ist das so? Because the ones who are actually wise according to God's standard, weil diejenigen, die tatsächlich nach Gottes Maßstab weise sind, they will walk in their humility and dependence to God. In Demut und in Abhängigkeit von Gott leben werden. And if you walk in humility and dependence of God, wenn du in Demut und in Abhängigkeit von Gott wandelst, you don't think yourself wise anymore in yourself. Hältst du dich selbst nicht mehr für weise. You only think yourself wise in Him. Du hältst dich nur noch in ihm für weise. So also think themselves very wise in themselves and not wise in God's eyes. Diejenigen, die sich selbst für sehr weise halten, sind in Gottes Augen gar nicht weise. So God is such an amazing God and the gospel is so powerful. Gott ist ein so erstaunlicher Gott und das Evangelium ist so mächtig, that God takes the ones that the world would not use. Dass Gott diejenigen nimmt, die Welt nicht gebrauchen kann. And look what it says. Und schau mal, was da steht. And God chose the puny and powerless to shame the high and mighty. Und Gott erwählte die Geringen und Schwachen, um die Großen und Mächtigen zu beschämen. Do you feel puny and powerless? Fühlst du dich mickrig und kraftlos? Do you feel like there's nothing you can do? Hast du das Gefühl, dass du nichts tun kannst? Do you feel like your past has limited you? Hast du das Gefühl, dass deine Vergangenheit dich begrenzt hat? Look what the Bible says. In der Bibel steht, you have been chosen to shame the high and mighty. Du bist auserwählt, die Großen und Mächtigen zu beschämen. How can this be? Wie ist das möglich? By surrendering and trusting in him. Indem du dich ihm hingibst und auf ihn vertraust. So once I understood that, I realized all I need to do is live a life of surrender and trust. Als ich das begriffen hatte, wurde mir klar, dass alles, was ich tun muss, darin besteht, ein Leben der Hingabe und des Vertrauens zu führen. Once I live a life of surrender and trust, his life flows through me. Sobald ich ein Leben der Hingabe und des Vertrauens lebe, fließt sein Leben durch mich. His power becomes active in me. Seine Kraft wird in mir aktiv. And suddenly he embarrasses those who think they are clever, but not really clever in his own eyes. Und zweitens bringt er denjenigen in Verlegenheit, die sich für klug halten, aber in seinen Augen nicht wirklich klug sind. Because in God's eyes, the ones who are the really wise are the ones who depend upon him. Denn in Gottes Augen sind die wirklich Klugen diejenigen, die sich auf ihn verlassen. You tell me what greater wisdom is there than to trust him and depend on him. Sag mir, gibt es eine größere Weisheit, als ihm zu vertrauen und sich auf ihn zu verlassen? That's why he said we need to become like little children. Deshalb hat er gesagt, dass wir wie kleine Kinder werden sollen. So that we can enter into the kingdom of God. Damit wir in das Reich Gottes eingehen können. Do you know, it is something so beautiful. Es ist doch so schön. When God uses simple people to display his great power. Wenn Gott einfache Menschen benutzt, um seine große Kraft zu zeigen. When they don't have any confidence in themselves, but have all the confidence in him. Wenn wir kein Vertrauen in uns selbst haben, sondern unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. That's where we all need to get to. Genau dahin müssen wir alle kommen. And that needs to become a normal lifestyle. Das sollte zu einem normalen Lebensstil werden. So look at yourself. Schau dich an. And start worrying about your past. Und hör also auf, dir über deine Vergangenheit Sorgen zu machen. And start to dream about your future. Und fang an, von deiner Zukunft zu träumen. Tomorrow I have to talk a little bit more about that. Morgen müssen wir noch ein bisschen mehr darüber reden. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.